Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Conincast im neuen Jahr. Heute mal wieder ein News-Podcast. Wir müssen ja auch mal wieder über die vergangenen Ereignisse in Detective Conan aus der vergangenen Zeit berichten und kommen damit auch aus der Winterpause zurück und legen damit auch gleich mal ein neues Konzept vor, das ich jetzt hiermit auch vorstellen möchte. Und zwar wird es jetzt jeden Monat einen News-Podcast geben, also nicht mehr wie immer sonst alle zwei Wochen. Jetzt nur noch jeden Monat und das wird dann der erste Sonntag in diesem Monat sein, an dem dann der Podcast erscheint. Dieses Mal ist es jetzt leider der zweite Sonntag geworden, das bitten wir zu entschuldigen, aber ich hoffe, das macht nichts. In Zukunft wird das auf jeden Fall jeden Sonntag sein, jeden ersten Sonntag im Monat. Da berichten wir dann über den vergangenen Monat, was alles passiert ist und werden euch dann wie gewohnt auf dem Laufenden halten. Themenpodcast wird es im neuen Jahr mal wieder eingestreut geben, also nicht regelmäßig. Wir gucken mal, wann sich was ergibt und werden dann dementsprechend aufnehmen und dann auch veröffentlichen. Also ihr werdet auf jeden Fall nicht zu kurz kommen, wenn ihr mal ein paar Themen hören wollt, werdet ihr die auch auf jeden Fall bekommen und weiterhin in den Genuss von regulären Themencasts kommen, die dann auch mit weiteren Sprechern ausgestattet sein werden. Mit mir dabei ist heute auch Marcel, ein neuer Sprecher hier im Conincast, der sich jetzt auch gleich mal neu vorstellen wird. Ja, dann übergebe ich das Wort an dich. Ja, hallöchen. Ja, ich heiße Marcel, wie gesagt, und viele kennen mich wahrscheinlich als Dastolier aus dem Newsblog. Und ich bin auch im Wiki und im Forum unter dem Namen angemeldet. Ich habe DC, also Detektiv Conan, jetzt über RTL 2 kennengelernt. Vor zwei Jahren habe ich dann wieder zur Serie zurückgefunden über den Anime in Japan. Und mein Spezialgebiet ist eben auch der Anime. Ja, ich sammle den Manga auch und auch die Filme und schaue mir auch die OVAs an und die Realfilme regelmäßig. Ja, ich bringe mir jetzt auch nebenbei Japanisch bei und habe zum Beispiel über die Openings und Endings ein bisschen Japanisch lesen gelernt. Ich bin 20 Jahre alt, studiere gerade Informatik und bin auch ein bisschen wie Jody, was das angeht. Ich bin auch ein Gamer, ein bisschen, nicht ganz so extrem. Und schaue auch gern Animes in meiner Freizeit mit Freunden oder alleine. Ja, und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben oder wie ihr wollt. Ja, dankeschön. Dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an mit den News für diesen letzten Monat oder für die vergangene Zeit. Da beginnen wir gleich mal mit dem Anime in Deutschland. Und da hat der RTL 2 im Januar und Anfang Februar die ganzen 13 Filme alle in zwei Teilen ausgestrahlt. Wie ihr sicherlich auch schon mitbekommen habt und hoffentlich auch eingeschaltet habt. Da wurde ja ziemlich auch teilweise geschnitten und mal das Ende gezeigt und ganz viel komischer Kram. Da werden wir auf jeden Fall noch einen Extra-Cast zu machen. Mal gucken, wann er dann kommt. Und euch da genauer drüber informieren, was denn mit den 13 Filmen da los war und wo die Unterschiede zu den DVDs bestehen. Und ja, da wurde jetzt in Deutschland auch noch der 14. Kinofilm angekündigt von Kase. Im April soll der hier in Deutschland erscheinen, erstmalig auch auf Blu-ray und nicht nur auf DVD. Natürlich wird es neben der Blu-ray auch die normale DVD-Variante geben und ja, der Film wird den Titel Das verlorene Schiff im Himmel tragen, wie das auch schon häufig übersetzt wurde. Also gab es jetzt nicht wie bei Film 13 und vielen vorangegangenen Filmen eine Änderung des übersetzten Titels. Also wurde der praktisch übernommen. Naja, hat sich eben wahrscheinlich auch auf den englischen Titel angepasst von den Japanern. Lost Ship in the Sky, deswegen war die Übersetzung wahrscheinlich ganz passend. Ja, und derzeit sind auch für Deutschland keine neuen Folgen geplant. Also so was RTL 2 angeht, sind wir da weiterhin auf dem Trockenen und werden mal gucken, was dann da in Zukunft noch passiert. Wenn sich da was ändern sollte, erfahrt ihr das natürlich wie immer hier bei uns oder auch im Newsblog. Ja, RTL 2 gibt ja meistens sein Programm immer so 6 Wochen im Voraus bekannt. Dann würden wir es immer erfahren dann. Genau. Soweit dann auch zum Anime in Deutschland und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nach Japan und machen da mit dem Anime weiter. Da sind ja in der letzter Zeit ziemlich viele Episoden erschienen und da beginnt jetzt Marcel gleich mal mit der Episode 599. Ja, ist ja lange her, der letzte News-Podcast, deswegen kommen wir jetzt erst zur Episode 599. Die wurde am 11. Dezember ausgestrahlt und das ist ein Anime-Original gewesen, also kein Feuer aus dem Manga. Der übersetzte Titel ist etwa Freund der Gerechtigkeit. Das ist ein, ja, fast Standard-Ran-Conan-Fall. wobei Kogoro diesmal ein bisschen in den Hintergrund drückt bei dem Fall. Der hat eine hohe Zeichenqualität, was mir sehr gut gefallen hat. Und auch der Charakter, um den sich der Fall dreht, ist ziemlich interessant, finde ich. Das ist ein etwas älterer Mann, der bei einer Zugfahrt Ran und Conan beschützt vor einem Mann, der ein Messer auf sie zieht. Und der Mann spielt noch hauptberuflich wahrscheinlich, ist wahrscheinlich Rentner, ich weiß es gar nicht mehr, da spielt so ein Straßentheater vor kleinen Kindern mit seinem Fahrrad. Und da bringt er denen auch so ein bisschen Benehmen bei, wie Ran beobachtet. Auf etwas, aggressivere Weise, würde ich jetzt sagen, mit seinem Stock. Aber es hat auf jeden Fall Wirkungen gezeigt und das Kind zeigt sich dann, hat ihm was beigebracht. Und was mir auch sehr gut gefallen hat an der Episode, ist, dass Ranma eine sehr bedeutende Rolle eingenommen hat und am Schluss sogar den Täter mit der Wahrheit konfrontiert. Und deswegen würde ich dem Fall durchaus 4 Detective Boys Abzeichen geben. Ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Ist jetzt nicht unbedingt was, was man unbedingt gesehen haben muss, aber für ein Anime-Original auf jeden Fall sehr originell. Ja, da würde ich sagen, mache ich mal mit der Episode 600 und 601 weiter. Das ist ja das Special, also das Jubiläumsfolge 600. Und dann eben auch die Folge 601, das waren ja auch 3 Kapitel, deswegen 2 Folgen. Kogoro erhält einen Brief, der ihn nach Gunma lenkt. Da trifft er dann natürlich auf Yamamura, wie es auch nicht anders sein sollte. Aber vorher fährt er mit seinem Auto natürlich dahin und dann begegnen sie auf der Straße einem Mann, der mit ihnen gemeinsam fahren will. Und vorher bittet er sie jedoch noch darum, zu einem Grab zu fahren, eines verstorbenen Klassenkameraden, glaube ich, von früher. Der in einem See gefallen ist und dort dann ertrunken ist, aller Voraussicht nach. Beim Grab des Jungen treffen die auch noch auf einen weiteren Mann, der dort auch am Jahrestag etwas niederlegt oder davor betet. Und dann fallen die beiden auch noch gemeinsam ins Wasser, aber es passiert nichts weiter. Sie sind nur nass und legen dann auch ihre ganzen Utensilien dort alle aus, was später noch eine Rolle spielen wird. Dann begeben sie sich auf das Anwesen, wo die auch hin wollten, und dann finden sie dort den Vater des Jungen ermordet vor. Also er wurde ertränkt und jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher das Wasser kommt, und sie suchen eben die 3 Tatverdächtigen auf, aber es gibt irgendwie keine Möglichkeit, wie das Wasser transportiert werden konnte. Jetzt stellt sich eben die Frage, wie das möglich war, und der Fall wird dann auch letzten Endes aufgelöst. Ich habe jetzt nicht so auf Zeichenqualität und so geachtet. Ich bin ja eher der Typ, der die ganzen Anime-Folgen einfach nur einmal anschaut und dann sich nicht weiter damit auseinandersetzt. Aber ich fand den Fall richtig interessant und auch ziemlich gut, was ich auch letztes Mal schon erwähnte, und kann den auch auf jeden Fall nur empfehlen. Also es ist eine sehr gelungene Jubiläumsepisode und gibt den ganzen Fall dann auch 4 von 5 Detective Boys Abzeichen. Ja, dann mache ich mal mit Episode 602 weiter, nicht? Das war die erste Episode jetzt im neuen Jahr. Die wurde am 8. Januar gezeigt und war wieder ein Anime-Original. Übrigens das erste jetzt einer langen Anime-Originalreihe, aber dazu noch später. Weil wir haben jetzt auch den neuen Episodenplan, den werden wir euch dann noch im Anschluss vorstellen. Also in Episode 602, der ist übersetzt etwa Der verborgene Teufel auf dem Tennisplatz, und die Handlung findet dementsprechend auch auf einem Tennisplatz statt. Und zwar wird Sonoko von ihrem Tenniscoach, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß, ist ja auch egal, nicht so wichtig, zu einem Tennismatch eingeladen, beziehungsweise erstmal macht er eine Übung dort. Und in dem Fall wird auch Yamamura wieder mal, also gleich im Anschluss und das erste Mal übrigens in einem Anime-Originalfall, eine Rolle nehmen, als Polizist auftreten. Und der hat auch durchaus einige lustige Szenen, aber die sind jetzt nicht gerade so, dass ich sagen würde, der Fall macht den schlechten Fall wieder wett. Weil der Fall an sich ist ein einfacher Giftmord an einem Tennisspieler, und zwar an Sonokos Coach. Und der Zeichenstil ist auch nur mäßig. Aber im Verdacht stehen eben die Verehrerinnen von dem Tenniscoach. Und darunter natürlich auch Sonoko, gewissermaßen. Und Yamamura schiebt gleich den Hauptverdacht auf sie. Und das kann sich Conan natürlich nicht mit ansehen und da versucht er dann den Fall natürlich zu lösen. Ja, insgesamt einigermaßen vorhersehbar der Fall und ja, vom Zeichenstil nicht großartig. Daher würde ich sagen, 2 Detective Boys Abzeichen. Ja, ich sehe das Ganze ähnlich. Also ich fand den Fall auch nicht sonderlich gut, aber ja, doch sehr ansehnlich. Also ich fand ihn ganz interessant, aber auch nicht den besten Fall. Da sind die ganzen Manga-basierten Fälle natürlich deutlich besser. Und deswegen gebe ich den ganzen Fall auch 3 von 5 Detective Boys Abzeichen. Ja, dann machen wir gleich weiter, würde ich sagen, mit Episode 603. Davor gab es ja diese Wiederholung von Meguros Geheimnis, sodass die Episode dann am 29. Januar ausgestrahlt wurde. Das war wieder ein Anime-Original und zwar erstmals ein dreiteiliges, also Episode 603 ist jetzt der erste Teil von dem Dreiteiler. Und der Titel heißt übersetzt etwa Zusammenkunft zur Kommunikation mit dem Jenseits, Fall der 2 verschlossenen Zimmer. Und der hatte jetzt den Zusatz erstes verschlossenes Zimmer. Die Zeichenqualität ist wieder sehr gut. Es ist ein Kogoro-Ran-Fall mit Conan, wie immer. Und diesmal verfährt sich Kogoro auf einer nebligen Waldstraße und gelangt dann zu einem unheimlichen Anwesen. Und dort findet er einige Personen vor, die in schwarze Umhänge gehüllt sind und offenbar eine Zeremonie durchführen wollen. Und was mir auch sehr gefällt an der Episode hier, ist die Charaktervielfalt der Verdächtigen und allgemein der anwesenden Personen. Zum einen gibt es da Reki Hirasaka, das ist ein Mangaka des Okkultismus-Genres. Zum anderen gibt es Shoko Utakura, das ist eine lebensfrohe, angehende Erotikdarstellerin, das ist auch mal was anderes. Dann gibt es Yutaka Kani, das ist wahrscheinlich die Person, die am meisten Aufsehen erregt in der Episode. Ein fanatischer Fan und nebenbei auch Figurenhersteller. Und dann gibt es auch noch Maho Izumi. Es ist eine stille und ruhige Anhängerin von Kira. Also Kira ist das Idol, das vor einem Jahr bei einem Unfall verstorben sein soll. Und ihre Leiche wurde allerdings noch nicht gefunden. Und die Personen haben sich jetzt dort in dem Anwesen zusammengefunden, um ihren Geist wieder zu beschwören bei einer Zeremonie. Und unter anderem tritt hier auch der Charakter aus der letzten Mystery Tour, Koji Yutsukawa, wieder auf. Der war von Nichiyori TV. Ja, ich finde das Rätsel mit dem Mord im verschlossenen Raum sehr vielversprechend, auf jeden Fall. Da ist wieder ein ziemlich guter Trick, denke ich, dahinter, für ein Anime-Original auf jeden Fall. Und auch die Beschwörungszeremonie war mal sehr interessant und auf jeden Fall was anderes. Also ich gebe durchaus alle 5 Detective Boys Abzeichen dafür. Du hast den Fall noch nicht gesehen, oder Philipp? Nein, ich habe den Fall leider auch nicht gesehen, aber wenn du jetzt hier 5 von 5 Detective Boys Abzeichen gibst, dann werde ich da auf jeden Fall nochmal reinschauen und mir die Episoden auch nochmal ansehen. Also auch von dem, was du bisher gesagt hast, finde ich das sehr vielversprechend, wie du schon sagtest. Und bin gespannt, was denn dieser Dreiteiler, der jetzt ja auch ziemlich neu ist, für uns Fans alles bereithält. Und ja, ich hoffe dann auch mal, dass danach noch irgendwelche Manga-basierten Folgen langsam mal wieder kommen, aber dem ist ja anscheinend nicht so, wie du jetzt gerade schon angemerkt hast. Ja, es ist eben der Januar und der Februar ein ziemlicher Anime-Originalmonat, beziehungsweise 2 Monate. Ja, dann kommen wir doch gleich zum Episodenplan. Wir haben jetzt nämlich die Episoden, also Informationen über die nächsten Episoden bekommen. Und zwar wird nach dem Dreiteiler in Episode 606 am 19. Februar ein ziemlich interessanter Fall kommen, wieder ein Anime-Original. Das wird den Titel, also übersetzt etwa Konfrontation im Gericht 4, Sumiko Kobayashi als ehrenamtlicher Richter tragen, Teil 1 wird es sein. Teil 2 folgt dann eine Woche später mit Episode 607 am 26. Februar. Und es gab ja schon so ein paar Konfrontationen im Gericht. Ich glaube, die letzte war irgendwie Episode 489, glaube ich, mit Eri Kisaki. Und das dürfte auf jeden Fall interessant werden, weil es mein Anime-Original ist, wieder mit einem Gerichtfall und andererseits auch mit der Lehrerin Fräulein Kobayashi. Und im Anschluss, die Information ist noch nicht bestätigt. Es ist allerdings die gleiche Quelle wie die Episoden 606, 607, von daher vielleicht wahrscheinlich doch verlässlich. Und zwar geht es am 5. März weiter mit dem Fall aus dem Manga, ja, um den White Day, genau. Ah, perfekt. Da geht es endlich weiter mit einem Manga-Fall wieder. Und Episode 608 am 5. März trägt den Titel übersetzt etwa Verrat am White Day, Teil 1. Und es ist wieder ein Zweiteiler, sodass der zweite Teil am 12. März eine Woche später folgt. Ja, bis dann haben wir jetzt den Plan. Ja, als Leser des japanischen Mangas kann ich ja nochmal einwerfen, dass der White Day File eigentlich einer der besten Fälle ist, die da jetzt noch so teilweise kommen. Da sind ja jetzt, kommt ja jetzt eigentlich ziemlich so die Detective Boys Welle auf euch alle zu. Und da ist dieser White Day File praktisch noch so irgendwie ein Highlight dazwischen. Neben den ganzen vergurkten Fällen, wie ich so teilweise finde, mit London und allem anderen. Also bin ich schon sehr gespannt, was diesen White Day File angeht. Ich denke mal, dass der auch ganz gut umgesetzt sein wird. Ja, auf jeden Fall können wir uns jetzt nicht über fehlende Vielfalt irgendwie beklagen, beim Anime zumindest. Also wir hatten jetzt einen Fall mit Yamamura, dann einen Dreiteiler, dann noch eine Gerichtskonfrontation und danach geht's weiter mit dem Manga. So, doch ziemlich vielfältig, was gerade läuft. Ja. Achso, ja, es gibt jetzt ein neues Opening und Ending seit Episode 602, ja, doch. Und das Opening heißt Teardrops von Chaos, Chaos, Chaos und... Ja, das habt ihr euch bestimmt schon angesehen und angehört. Ich persönlich finde, dass die Melodie auf jeden Fall einprägsam ist, was ja immer wichtig ist bei einem Opening. Und es hat auch durchaus eine interessante Szene, und zwar wo Rands Tränen zu sehen sind und die so ein bisschen wie Sternschnuppen wirken, die Conan dann sieht. Also es sind auf jeden Fall Pluspunkte, aber negativ finde ich einiges an dem Opening. Zum Beispiel diese Skateboard-Szene am Anfang und am Ende. Jetzt finde ich nicht so schlimm, aber die sind, finde ich, nicht so gut gezeichnet und passen auch nicht so ganz zu dem Rest. Und dann finde ich das Lied an sich vom Stil her unpassend zu einem Mystery-Anime oder zu einem Krimi allgemein. Ich finde es ein bisschen zu modern einfach. Und es sind auch kaum Charaktere allgemein in dem Opening, außer jetzt Shinichi bzw. Conan, Ran und Kid. Naja, vielleicht kommt ja noch was mit Kid diesen Monat oder irgendwann demnächst. Diesen Monat ja nicht. Dann auf jeden Fall ein Filler. Bestimmt, ja, weil im Anime, Mangas, glaube ich, jetzt nicht so viel an Kid-Fällen. Doch, ein Fall kommt da, glaube ich, noch, das mit dem Waschen, aber also der ist auch nicht ziemlich, ich weiß es gar nicht, wo die, ich glaube, wir sind gerade bei Kapitel 700, lass mich nicht lügen, ich glaube 720 oder so und 735 kommt der Kid-Fall. Also ein Fall mit Kaito Kid. Naja, vielleicht kommt es dann doch noch zu dem Opening, ja. Würde dann ja irgendwie Sinn ergeben. Ja, und was mich dann noch ziemlich stört an dem Opening, sind diese komischen Tanzszenen, die habt ihr sicherlich bemerkt, mit diesem einen Charakter, also dieser Frau, das ist wahrscheinlich die Sängerin von Chaos, Chaos, Chaos soll das sein. Und ich finde, weil die ist auch so ein bisschen komisch gezeichnet, nicht wie ein Conan-Charakter, von den Gesichtsproportionen zum Beispiel. Die, finde ich, passt irgendwie gar nicht zu dem Opening allgemein. Die passt irgendwie nicht rein, also ja, zum Rhythmus und so schon, aber es passt irgendwie nicht zu Conan. Ja, das muss ich auch bemerken. Es wurde ja, also dieser Charakter wird auf keinen Fall im Manga im Anime auftreten. Es sei denn natürlich im Filler, was ich aber auch nicht glaube. Und deswegen finde ich das ziemlich unpassend. Da hätte man lieber noch ein paar Szenen zeigen sollen, wie auch in den letzten Openings teilweise. Also es fehlen ja, wie du schon merktest, ganz viele Charaktere. Auch Subaru Okia und so teilweise, die ja auch in den vergangenen Openings immer dabei waren, die fehlen jetzt mal komplett. Ich weiß nicht, was der tiefere Sinn dahinter ist. Also ich bin von dem Opening, also von den Videos her, von den Passagen her ziemlich enttäuscht. Aber von der Musik her ist es auf jeden Fall gut und kann man auch gleich nachsingen. Und also sehr guter Song, muss ich sagen. Ja, würde ich auch so singen. Nur eben... Ja, zumindest mit der Tänzerin ist komisch. Vor allem, wo sie ganz oft zu sehen ist in dem einen Bild und sich, ja. Und dann noch eine Kleinigkeit. Bei dem Text ist wieder so eine englische Stelle, die die Japaner irgendwie verhunzt haben. Also die Band jetzt wahrscheinlich. Und zwar wird da gesagt, I believe forever my dream. Die Textstelle ergibt für mich keinen Sinn grammatikalisch. Ja gut, ist jetzt auch nicht so großes Detail, aber... Insgesamt würde ich ein Detective Boys Abzeichen geben. Also ich gebe dem Ganzen 3 Detective Boys Abzeichen. Ich muss da auch, so Musik ist es 5 von 5 und Video ist 1 und deswegen zusammen 3. Also bei mir 50-50 in der Bewertung. kann ich auch nachvollziehen gewissermaßen. Aber ich finde doch, dass die Animationen da irgendwie das Ganze verhunzen. Weil das Opening sollte ja doch eher auf die Serie, ja, Lust machen und nicht irgendwie die Band bekannt. Und es kommt teilweise mir so rüber. Ja, ist natürlich deine Meinung, da kann ich ja nichts zu sagen. So, dann haben wir auch noch ein neues Ending, oder? Ja, genau. Und zwar heißt es Jugoya Crisis, Kimi ni Aetai. Das wird wieder von der Band 100% Free beigesteuert, wie zuletzt Hello Mr. My Yesterday. Und das Lied finde ich auf jeden Fall stimmig. Und die Szenen sind auch recht zusammenhängend. Also, ja, ist eigentlich immer bei den Endings der Fall, dass die Szenen zusammenhängen. Nicht so wie bei den Openings. Aber die Animation finde ich ein bisschen, naja, mäßig vielleicht im besten Fall. Und vor allem fallen diese Loops auf, dass die Charaktere sich immer gleich bewegen, beziehungsweise hier sind ja nur Conan und Shinichi und am Ende noch Ran, kurz. Ja, da werden dann meistens nur die Beine und Arme bewegt und ein bisschen der Rest. Und ja, vom Instrumentalteil finde ich auch, dass es eher simpel geschrieben ist, das hört man recht raus. Daher würde ich 3 Detective Boys Abzeichen geben. Es ist gut, aber nicht unbedingt überragend. Ja, also musikalisch finde ich das natürlich wieder super, was sie gemacht haben. Genauso wie bei Hello Mr. My Yesterday, einfach klasse. Ja, vom Video her, da habe ich jetzt nicht so ganz doll drauf geachtet, weil auch immer außen diese komische Werbung da war zum 15-jährigen Jubiläum. Da kann ich jetzt nicht ganz so viel sagen, aber so was ich bisher gesehen habe, fand ich eigentlich doch recht ordentlich und kann deswegen auch 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Also der 5. fehlt einfach noch, da fand ich also Hello Mr. My Yesterday deutlich besser als dieses jetzt hier. Aber es kann natürlich auch noch werden, wenn man sich das immer öfter anhört. Ich habe mir jetzt ja bisher sehr wenige Episoden mit dem Lied angesehen. Ja, also insgesamt eigentlich auch nur eine. Aber ja, mal schauen, was das wird. Also ich finde das Opening auf das Ending auf jeden Fall sehr gut und finde einfach, dass sie auch jedes Lied, was sie machen, ist eigentlich sehr gut. Also da kann man nichts sagen. Und Hello Mr. My Yesterday fand ich auch gelungener insgesamt, aber das Lied war auf jeden Fall stimmig. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch weiter mit dem Realfilm, der jetzt angekündigt wurde, nicht? Ja, und zwar gibt's dieses Jahr im Frühjahr schon, also würde ich als März, April, Mai interpretieren die Aussage, den inzwischen 3. Realfilm, auch anlässlich des 15-jährigen Jubiläums vom Anime. Und in dem bekommen Shinichi und Ran diesmal neue Schauspieler. Und zwar zum einen bekommt Shinichi den Schauspieler Junpei Mitsubata. Er ist 21 und ist auch mit dem Anime Detektiv Conan aufgewachsen. Und zum anderen wird Ran von Shiori Kutsuna gespielt werden. Sie ist 18 und hatte mit Conan noch nicht so viel zu tun. Ja, die Handlung spielt etwa 100 Tage bevor Shinichi von der Organisation geschrumpft wurde. Und der Schauplatz ist ein japanisches Dorf, das von einem, ja, in dem ein Multimillionär wohnt und von dem Shinichi auch dorthin eingeladen wird. Und dort entwickelt sich dann ein Serienmord, bei dem die Opfer scheinbar auf unmögliche Weise auf Bäumen aufgespießt werden. Und dabei wird eine Legende um einen Vogel nachgeahmt, der seine Beute eben auf dieselbe Weise erlegt. Ja, ich denke, da können wir gespannt drauf sein. Sind jetzt nicht unbedingt alle so, ja, sehen dem Film nicht so mit Spannung entgegen, weil die letzten ja qualitativ von vielen nicht so großartig, ja, aufgenommen wurden. Aber eigentlich sind die Produktionen der Realfilme für japanische Standards ganz in Ordnung. Und von daher würde ich durchaus sagen, kann man gespannt sein auf die Handlung und auch auf die neuen Schauspieler. Ja, also ich habe bisher noch keinen Realfilm gesehen und werde mir die aber auf jeden Fall nochmal angucken. Also das ist ja klar. Vom 3., ich weiß es nicht, das war irgendwie, ich weiß nicht, ob es voraussehbar war, dass noch einer kommt, aber ja, ich find's schon schön, dass einer kommt und bin gespannt, was sie denn da auch drin machen und werde mir dann auf jeden Fall, bevor ich mir den 3. angucke, auch nochmal die beiden vorher anschauen und dann. Ja, also ich fand die Ankündigung ziemlich überraschend, muss ich zugeben, von dem Realfilm hatte ich nicht mit gerechnet. Ja, das ist ja wieder jetzt zum 15-jährigen Jubiläum des Detective Conan Animes. Dazu wurde übrigens auch bekannt gegeben, dass es ein neues Videospiel geben wird, das dann am 21. April in Japan erscheinen wird. Und natürlich gab es jetzt auch weitere Informationen zum 15. Kinofilm, was ihr natürlich alles bei uns im Newsblog noch nachlesen könnt. Da wollen wir jetzt hier nicht extra noch was zu anreißen. Ja, genau, dann wie die Bilder zu den neuen Schauspielern zum Realfilm und ja, was man visuell eben besser zeigt. Genau, die neuen Bilder zu den Schauspielern sind sicherlich auch ganz interessant. Da könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden, ob die denn auch zu Shinichi und Ran passen. Genau, ja. Ja, nach 3 Jahren, seit dem letzten Realfilm, sind die letzten Mal, finde ich, auch ein bisschen, naja, sage ich mal, zu alt geworden. Die sehen dann eher wie Gin und Wodka aus. Wahrscheinlich schon graue Haare, ja. Nee, so weit wahrscheinlich nicht, ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mit dem Manga in Japan weiter. Da erscheint ja jetzt am 18. Februar 2011 der neueste Band. Das ist der 71. schon in Japan. Da werden wir auch noch genauer darüber informieren, was denn da so drin los ist und ja, wie der aufgebaut ist, welche Person hinten im Schlüsselloch ist, was denn ja, insgesamt, da werden wir euch im nächsten News-Podcast auf jeden Fall noch genauer darüber informieren. Und zudem ist am 25. Februar eine neue Short Story-Reihe angekündigt. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ich bin auf jeden Fall noch sehr gespannt und werde da auch noch mal ein bisschen genauer drüber recherchieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich eine neue Reihe ist oder ob es nur eine weitere Ausgabe der Short Stories ist. Ja, wenn es eine neue Reihe ist, dann begrüße ich das natürlich sehr. Vielleicht holt sich die EMA ja auch wieder mal nach Deutschland, damit wir hier ein bisschen mehr mit Detective Conan versorgt werden. Aktuell ist ja hier ziemliche Flaute. Kommt ja erst im Sommer wieder was und dann im Herbst. Also da müssen wir noch ziemlich warten. Naja, immerhin kommt ja der Film noch dazwischen im April wahrscheinlich. Ja, da hast du recht. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ja, da würde ich sagen, machen wir weiter mit den aktuellen Kapiteln. Da gab es ja jetzt zwei oder zweieinhalb neue Fälle. Da ja einmal den Detective Boys Fall, da würde ich jetzt Marcel kurz was zu erzählen. Ich habe den leider noch nicht gelesen. Ach so, ja, ist bei mir jetzt auch etwas länger her, dass ich den gelesen habe, aber ich versuche es mal so gut wie möglich nochmal drüber zu berichten. Ja, da wurden, also Conan war erstmal krank und ist in seinem Bett geblieben und wird von Ran versorgt. Und währenddessen sind die Detective Boys, darunter auch Ai, ja, die kommen irgendwie in so ein Apartment und sehen dort einen Jungen, der offenbar mit seinen Eltern zusammen ist. Aber wie sich später herausstellt, geben die beiden nur vor, seine Eltern zu sein und sind es in Wirklichkeit nicht, sondern Verbrecher, die seine wirklichen Eltern als Geiseln genommen haben. Aber er kann es ihnen natürlich nicht mitteilen, den Detective Boys, weil er sie dann, ja, gefährden würde oder weil die Geiselnehmer sie dann töten würden, die Eltern und wahrscheinlich auch sie. Und deswegen versucht er, den Detective Boys das dann über einen Code mitzuteilen. Und das war, glaube ich, über irgendein Kartenspiel. Und da versucht dann Ai hauptsächlich den Code herauszufinden und leitet den auch per Handy an Conan weiter. Und dann ist es so, dass Ai tatsächlich es schafft, diesen Code zu lösen. Ich glaube, die Auflösung war relativ kompliziert mit japanischen Silben. Und ja, sie schaffen es dann aber nicht mehr, den Jungen zu befreien, weil die Geiselnehmer ihre Auflösung des Rätsels abgehört haben aus dem anderen Raum. Und dann muss letztendlich Conan mit Takagi kommen und die alle retten mit seinem, ja, spektakulären Powerkick-Boots und irgendwas, was er da in den Raum kickt. Ja, ich fand den Fall, naja, es ging eben hauptsächlich um diesen Code, der jetzt auch für Deutsche und so allgemein schwierig zu lösen war, eben weil er sich der japanischen Sprache bedient. Deswegen ist es schwer, das zu beurteilen, aber ich würde so 2 Detective-Boys-Abzeichen geben ungefähr. Ja, ich kann ja, wie gesagt, zu dem Fall noch keine Bewertung abgeben. Ich werde das vielleicht nochmal nachreichen, wenn ich den Fall dann gelesen habe und dazu gekommen bin. Dadurch, dass das Wiki, das Forum und der Newsblog jetzt teilweise ja nicht zu erreichen sind, habe ich das leider ein bisschen schleifen lassen, aber ich werde da auf jeden Fall nochmal hinterherkommen. Und dann geht es auch weiter mit dem nächsten Fall. Da geht es um Uhren und ja, da erhält Kogoro einen Brief von einem Herrscher der Zeit, also da ist ein Klient in seiner Detektei. Der zeigt ihm einen Brief von einem Herrscher der Zeit, der sich so nennt, und da soll sich jemand gegen den Lauf der Zeit gestellt haben, und deswegen will derjenige, der im Brief das schreibt, jemanden umbringen. Am heutigen Tag hat eine Frau Geburtstag, die in einem Anwesen wohnt und auch ziemlich vernarrt in Uhren ist und auch mit der Person was zu tun hat, die den Brief bekommen hat. Deswegen begibt sich Kogoro dorthin. Und Ja, erstmal halten die das alles natürlich für dummen Scherz, weil die Briefe seit 2 Jahren schon alle kommen. Aber, also jedes Jahr einer. Also insgesamt ist es jetzt, glaube ich, der dritte. Und trotzdem kommen Kokoro, Conan und Ran mit und erleben dann auch gleich mal die Frau, die im Uhrenfanat ist, ziemlich hysterisch, die dann den einen Mann dort anschreit, weil die Uhr, eine Uhr nicht richtig gestellt ist, irgendwie um eine Sekunde oder so, ganz geringe Zeit, falsch läuft von ihren zig Uhren, die sie da überall hat. Also das ganze Haus ist voller Uhren. Und dann gibt es eben eine Geburtstagsfeier, weil die Frau auch Geburtstag hat. Und ja, während der Geburtstagsfeier geht dann das Licht aus, weil sie die Kerzen auspusten soll. Und als sie das dann macht, da wird sie plötzlich angegriffen und ermordet. Ja. Und jetzt liegt es eben an Conan und Kogoro natürlich, aber auch an Takagi und Megure, die dann eintreffen, in dem Fall zu ermitteln und dann die Lösung herauszufinden. Was mich da ziemlich überrascht hat, ist, dass Kogoro ziemlich gut eigentlich an den Fall rangeht. Also er wird immer besser, muss ich mal ehrlich so sagen. Nachdem er ja früher die Fälle gar nicht so lösen konnte und nicht mehr versucht hatte, irgendwas zu machen, sondern einfach praktisch sich auf irgendwelche irrelevanten Sachen bezogen hat, geht er jetzt hier ziemlich, also für seine Verhältnisse ziemlich gut dran, natürlich nicht im Vergleich zu Conan und oder Shinichi. Und der Fall wird dann letzten Endes durch den schlafenden Kokoro wieder aufgelöst. Was denn da jetzt so ist, das werde ich noch nicht erzählen. Wer den Fall dann wissen will, wie der ausgeht, der soll sich die Kapitel dann durchlesen oder warten, bis der Band dann hier in Deutschland erscheint. Das wird noch einige Zeit dauern, denke ich mal. Ja, also ich gebe dem ganzen Fall 4 Detective-Boys-Abzeichen. Ich fand den ziemlich gut und der knüpft auch an frühere Fälle an, wo das auch um den schlafenden Kokoro geht und eben um so Briefe, wo dann halt auch in so Gebäude kommt, die dann halt, wo dann halt Familien leben, die so spezielle Ticks, sag ich mal, haben. Also das gab es ja auch schon früher mit den ganzen Phobien und was hier da alles war. Also ich fand das einfach gut und nach den ganzen komischen Fällen, die da jetzt kamen, kommt endlich mal wieder ein guter Fall von Aoyama, was ich auch sehr begrüße und das geht dann natürlich auch gleich gut im nächsten Fall weiter. Also da liegen uns deshalb leider nur erste Spoiler vor. Da gibt's einen Mord in einem Restaurant, denke ich mal, und Ran ist irgendwie nicht anwesend, sondern nur Conan und Kogoro sind da unterwegs. Ich weiß nicht, ob du da noch genaueres weißt, Marcel. Na ja, es ist ein Nudelsuppenladen, soweit ich genau weiß, also Ramen sogenannte. Und es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass diesmal nur Kogoro und Conan da sind. Mal sehen, was Gosho vorhat. Vielleicht ja wieder mal was mit Conans Identität. Ja, und auf jeden Fall wird es da einen Giftmord geben in dem Fall auf einen der Gäste des Lokals. Und ich nehme an, dann wird im nächsten Kapitel die Polizei eintreffen, was dann nächste Woche erscheint. Und zusammen mit Kogoro und Conan ermitteln, wer der Täter war. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommen wird. Also, es gab ja schon mal diesen Fall im Dreh-Sushi-Restaurant. Der war ja nicht ganz so, oder ich sag mal mäßig war der. Jetzt finde ich den eigentlich ziemlich spannend, weil auch Maran nicht dabei ist. Und nachdem jetzt hier so ein, wie wir ja schon festgestellt hatten, mit dem Lauf gegen die Zeit, das ist ja auch so eine Anspielung vielleicht auf die Organisation. Und jetzt könnte es vielleicht auch mal wieder mit irgendwas Spannendem weitergehen, zumal ja auch der letzte Fall mit der Organisation in Kapitel 700 schon ziemlich lange zurückliegt. Ich weiß gar nicht, welches Kapitel wir jetzt haben. Ich glaube 765 oder so. Oh, bin ich gut. Ja, der Fall in Kapitel 700 war ja auch nicht sonderlich gut. Also denke ich mal, dass langsam könnte mal wieder was kommen. Also wenn Gosho jetzt wieder so spannende Fälle bringt, dann ja, ich bin gespannt und werde das auf jeden Fall weiterhin verfolgen und ihr werdet auch weiterhin darüber informiert werden, entweder über den Newsblog oder hier über den Conancast. Ja, ich hoffe auch, dass mal wieder was Spannendes kommt. Zwischendurch kam ja mal Subaru Ogiya zwischendurch so. Ja, aber es war jetzt nicht wirklich, die Handlung voranbringt. Leider nur ganz kurz. Es wurde ja gehofft, dass dann auch im nächsten Fall wieder eine Rolle spielt, aber dann kam ja wieder irgendein nichtssagender Fall. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Ich glaube, das war der Wolf-Fall dann, also mit den Detective Boys und dem Jungen, wo ich am Anfang drüber erzählt hatte. Nee, das war ein anderer Detective Boys Fall, wo Oki aufgetaucht ist und dann Kam noch irgendeiner dazwischen, ich weiß gar nicht mehr. Ach, der mit den Leichen war das, mit den Zombies. Der Ah, ja. Inter, der war das, der kam danach. Da hatten ja alle gehofft, dass Okiya dabei ist, aber das war nicht so. Ja, da würde ich sagen, war es das auch schon für diese Ausgabe des Conan Casts. Und dann hören wir uns irgendwann wieder, jetzt also regulär im nächsten Monat, also das wird dann der März sein. Die Ausgabe für den Februar hört ihr jetzt hier gerade. Und wenn ihr Kritik oder Wünsche habt oder Fragen, dann könnt ihr natürlich gerne direkt unter den Artikel hier im Conancast oder im Newsblog schreiben. Und ja, ansonsten könnt ihr uns bewerten und auch abonnieren auf iTunes oder direkt unter dem Artikel, wie schon gesagt, oder auch alternativ per E-Mail an uns. Und dann würde ich mich fürs Zuhören bedanken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, wiederhören.